Hadith Nummer 50. Abu Huraira berichtete: Der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, ging eines Tages zu den Leuten hinaus. Da kam ein Mann zu ihm und sagte: Was ist Glaube? Der Prophet erwiderte: Der Glaube ist, dass du an Allah, an seine Engel, an die Begegnung mit ihm, an seine Gesandten und an die Auferstehung glaubst. Der Mann fragte weiter: Was ist Islam? Der Prophet sagte: Islam ist, dass du Allah anbetest, ihm nichts beigesellst, das Gebet verrichtest, die vorgeschriebene Zakat entrichtest und im Ramadan fastest. Der Mann sagte: Was ist die Güte? Der Prophet sagte: Dass du Allah anbetest, als ob du ihn sähst. Denn wenn du ihn nicht siehst, so sieht er dich doch. Der Mann fragte: Wann trifft die Stunde ein? Der Prophet sagte: Der Befragte ist diesbezüglich nicht wissender als der Fragende selbst. Was aber deren Vorzeichen angeht, so werde ich dir Folgendes nennen. Die Stunde ist nah, wenn die Sklavin ihren eigenen Herrn gebärt und wenn die ungebildeten Kameltreiber Hochhäuser bauen. Es gibt noch andere 5 Vorzeichen, die nur Allah kennt. Darauf rezitierte der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm: Wahrlich, bei Allah alleine ist die Kenntnis der Stunde. Der Mann ging fort, und der Prophet verlangte, dass die Leute ihn zurückbringen, aber sie sahen ihn nicht mehr. Darauf sagte der Prophet: Dieser war Jibril. Er kam, um die Menschen in ihrem Glauben zu unterrichten.